Morning. Guten Morgen. So, also, Paul, we talked about how he said that once how we behave, but not anymore. Wir sprachen darüber, wie Paulus sagte, dass wir uns einst so verhalten haben, aber jetzt nicht mehr. And then he said that now it's time to eliminate these things from our lives once and for all. Dann sagte er, dass es an der Zeit ist, diese Dinge ein für alle Mal aus dem Leben zu verbannen. Now he's telling us what to eliminate. Jetzt sagt er uns, was wir beseitigen sollen. Ooh, the first one is anger. Das erste Wort ist Wut. Ah, you make me so angry. Du machst mich so wütend. Can I tell you something? Kann ich hier etwas sagen? Nobody can make you angry. You choose to be angry. Niemand kann dich wütend machen. Du entscheidest dich, wütend zu sein. No, Reinhard. Nein, Reinhard. You didn't even understand. Du verstehst es nicht einmal. You didn't have to live with the people that I have to live with. Du musst nicht mit den Leuten leben, mit denen ich leben muss. They always make me angry. Sie machen mich immer wütend. Well, if you really believe that that's how it is, you are just now disagreeing with Colossians right here. Nun, wenn du wirklich glaubst, dass es so ist, widersprichst du gerade hier dem Kolosserbrief. And you don't believe that your sinful nature, that is always angry, has died on the cross with Jesus. Und du glaubst nicht, dass deine sündhafte Natur, die immer wütend ist, am Kreuz mit Jesus gestorben ist. So, you know, we can choose not to live by anger. Wir können uns dafür entscheiden, nicht mit Wut zu leben. Ah, but Ephesians chapter 4 says, be angry and sin not. Ah, aber in Epheser 4 steht, zürnt ihr so sündigt nicht. That's very true. Das ist wohl wahr. But how do we have to be angry? Wie sollen wir wütend sein? It's very interesting. First of all, you have to take the Bible in the whole context, as the book. Es ist sehr interessant. Zunächst einmal musst du die Bibel in ihrem gesamten Kontext betrachten, als das Buch. My understanding, the only anger that's allowed for Christian is what I like to call righteous anger. Nach meinem Verständnis ist die einzige Wut, die für Christen erlaubt ist, das, was ich gerne als gerechten Zorn bezeichne. That's not an anger that happens because you did something against me. Das ist keine Wut, die entsteht, weil du etwas gegen mich getan hast. But it's an anger that rises up in defense of the weak and the innocent. Aber es ist ein Zorn, der sich zur Verteidigung der Schwachen und Unschuldigen erhebt. When I saw what happened to the poor children here in the northeast of Brazil, I got very angry too. Als ich sah, was mit den armen Kindern hier im Norden Brasiliens geschah, wurde ich auch sehr wütend. And my anger motivated me to save these children. Und meine Wut motivierte mich, diese Kinder zu retten. But even so, when there is righteous anger, which is always anger that has nothing to do because people hurt you. Aber selbst dann, wenn es einen gerechten Zorn gibt, der immer ein Zorn ist, der nichts damit zu tun hat, dass dich jemand verletzt hat. Even there in Ephesians 4, God says, don't let the sun go down over your anger. Selbst dort in Epheser 4 sagt Gott, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. I can't be driven by the anger against the people who abuse children. Ich kann mich nicht von der Wut auf die Menschen treiben lassen, die Kinder missbrauchen. That's my initial emotion, but then I'm driven by love and compassion for the children. Das ist mein erstes Gefühl, aber dann werde ich von Liebe und Mitgefühl für die Kinder angetrieben. So you have to once and for all stop living by your anger, by understanding on the cross you've been set free. Du musst also ein für alle Mal aufhören, mit deinem Zorn zu leben, indem du verstehst, dass du am Kreuz befreit wurdest. Just keep telling yourself that life is not about you. Sag dir einfach immer wieder, dass es im Leben nicht um dich geht. Life is about Jesus and loving the other. Im Leben geht es um Jesus und die Liebe zu den anderen Menschen. Then you'll have victory over your anger. Dann hast du den Sieg über deine Wut. Now he uses another word, and here the passion says fits of rage. Jetzt benutzt er ein anderes Wort und die Passion nennt es Wutausbrüche. You know, and in the original Greek, there are actually two different words. Im griechischen Original gibt es eigentlich zwei verschiedene Worte. You know, and this other one, which is here actually translated pretty accurate to the Greek. Das andere, das hier eigentlich ziemlich genau mit dem griechischen Wort Wutausbrüche übersetzt wird. This fits of rage is this suddenly exploding anger. Ist diese explodierende Wut. You know, and Paul says it's time to eliminate them once for all because you are a new creation. Paulus sagt, dass es an der Zeit ist, diese ein für alle Mal zu beseitigen, weil du eine neue Schöpfung bist. So look, I'm not going to go every single one of them and try to explain to the Greek. Ich werde nicht jedes einzelne von ihnen aufzählen und versuchen, es vom Griechischen her zu erklären. I'm just going to show you what you're supposed to get rid of once and for all. Ich zeige dir nur, was du ein für alle Mal loswerden solltest. All forms of hatred. Alle Formen von Hass. Christians are supposed to love and not hate. Christen sollten lieben und nicht hassen. Cursing. Fluchen. Yesterday I got a message that tore my heart into I don't know how many pieces. Gestern erhielt ich eine Nachricht, die mein Herz in ich weiß nicht wie viele Stücke gerissen hat. From a woman in another country who was part of an evangelical church. Von einer Frau aus einem anderen Land, die zu einer evangelikalen Gemeinde gehörte. And when she left, the pastors cursed her. Und als sie austrat, verfluchte sie der Pastor. And nobody can even imagine what this woman has suffered. Und niemand kann sich vorstellen, wie diese Frau gelitten hat. Isn't it strange that there are still Christians who have to be told you shouldn't curse? Ist es nicht seltsam, dass es immer noch Christen gibt, denen man sagen muss, dass man nicht verfluchen soll? Filthy speech. Schmutzige Rede. Yeah. Yeah. You know, I mean, are you ready for a little whatever? Ich meine, bist du bereit für ein bisschen, was auch immer? I've been in pastors' meeting where they told jokes that I literally said, guys, this is not funny. And when they all laughed, I walked out. Ich war in Pastorentreffen, wo sie Witze erzählten und ich ihnen sagte, dass dies nicht lustig sei. Und als alle gelacht haben, bin ich rausgegangen. You know, it's not funny when we make degrading jokes about women. Es ist nicht lustig, wenn wir abwertende Witze über Frauen machen. That's what the Bible calls filthy speech. We're supposed to walk away from this once and forever. Das ist, was die Bibel schmutzige Rede nennt. Wir sollen ein für alle Mal damit aufhören. And lying. Und lügen. Yeah, you're not supposed to lie. Isn't that amazing? Du sollst nicht lügen. Ist das nicht unglaublich? You would think that Paul didn't have to write it to Christians, but obviously they had a problem with it. Man sollte meinen, dass Paulus dies nicht an Christen hätte schreiben müssen, aber damit hatten sie offensichtlich alle ein Problem. Look what he says. Schau, was er sagt. Lay aside your old Adam self. I like that. Lege dein altes Adam selbst ab. Ich mag das. So, put it aside. Lege es weg. You choose to live by your old Adam self or by your new Christ self. Du hast die Wahl, nach dem alten Adam selbst oder nach dem neuen Christus selbst zu leben. So you have to understand that if you choose to live by your old Adam self nature, these things you will be doing. Das musst du verstehen. Falls du dich entscheidest, nach deinem alten Adam selbst zu leben, wirst du diese Dinge tun. But you can actually choose to put these things aside and say, I live according to my Jesus nature. Aber du kannst dich entscheiden, diese Dinge beiseite zu legen und zu sagen, ich lebe nach meiner Jesus-Natur. That's how we will glorify him. So werden wir ihn verherrlichen. And we will talk tomorrow. Wir sprechen morgen weiter.